So wird mein Herr mir vielleicht etwas Besseres als deinen Garten geben und über ihn aufeinanderfolgend Strafe vom Himmel senden, so dass er zu schlüpfrigem Erdboden wird.